Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also ich muss Sie gleich warnen. Diese Sendung, die wird sehr persönlich. Sie wird quasi ein ganz persönliches Statement werden von mir zu der Frage, was sollen wir auf dem Mars? Gut, ja? Sollen wir was auf dem Mars oder sollen wir es lieber lassen? Ja? Sollen wir hinfliegen? Oder sollen wir nicht hinfliegen? Und überhaupt, was soll der Quatsch? Ja. Haben wir nicht Probleme genug auf unserem Planeten? In letzter Zeit hat es ja unglaublich viele neue Entdeckungen gegeben, die offenbar andeuten, dass es auf dem Mars Wasser gibt. Wird ja immer wieder gerne genommen. Ist klar, wenn hinten in den Gazetten mal irgendwo Platz fehlt, dann werden solche astronomischen Nachrichten immer wieder gern hingesetzt. Entweder es knallen Asteroiden auf der Erde demnächst, was sich nachher als Blödsinn rausstellt, oder aber irgendeine wunderbare Neuigkeit wird dort publiziert über Entdeckungen, meistens auf dem Planeten Mars. Was ist da gemacht worden? Nun, man hat mit einem Gammaspektrometer Gammastrahlung gefunden. Gammastrahlung, die vom Mars kommt. Nicht nur Gammastrahlung, sondern auch Neutronenfluss. Und aus der Gammastrahlung und dem Neutronenfluss, die da von der Oberfläche kommt und in einem Gammaspektrometer, der in einer Sonde drin sitzt, die den Mars umrundet, kann man etwas darüber aussagen, wie viel Wasserstoff in der Oberfläche vom Mars steckt. Und daraus kann man schließen, wie viel Wasser auf dem Mars sein könnte. Nicht an der Oberfläche direkt, ist klar. Warum? Na logisch, der Mars hat eine Atmosphäre, die ist so dünn, dass das Wasser, selbst bei den niedrigen Temperaturen, die auf dem Mars sind, das Wasser sofort verdampft, zack, weg ist es. Aber an den Polen, also Nordpol und Südpol, scheint es so kalt zu sein, dass offenbar in den untersten Schichten, 20 bis 40 Zentimeter unter der Oberfläche, scheint es große Mengen an Wasser zu geben. Wie? Gamma, Gammaspektroskopie und Wasser. Seit wann sucht man mit Gammastrahlen nach Wasser? Und da liegt der Hund begraben. Was passiert da? Also, die Marsoberfläche wird bombardiert von schnellen Protonen aus der kosmischen Strahlung. Die kommen teilweise aus dem interstellaren Raum und sehr viele von der Sonne. Das heißt, diese schnellen Teilchen erreichen den Boden des Mars ungebremst, schlagen dort Atome auseinander und dabei wird Gammastrahlung frei und es werden Neutronen frei. Und auf diese Art und Weise, und häufig wird das in den Artikeln genauso publiziert, in den Artikeln in den Gazetten. Auf diese Art und Weise hat man einen Hinweis auf Wasser und daraus, dass Wasser auf dem Mars gefunden worden ist, wird sofort darauf geschlossen, ja, Wasser ist ja eine der wichtigsten Voraussetzungen für Leben und deswegen gibt es auch Leben auf dem Mars. Oder hätte es Leben oder könnte es Leben gegeben haben auf dem Mars. Ende aus. Stimmt das? Wir haben nach Wasser gesucht mit einem Gammaspektrometer. Diese schnellen Teilchen donnern auf die Marsoberfläche und zerschlagen dort Atome. Das ist genau der Kick an der Sache. Deswegen ist es verdammt gefährlich, auf dem Mars zu existieren. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch kein Leben auf dem Mars geben. Denn dieser schnelle Protonenfluss von der kosmischen Strahlung ist zellzerstörend. Auf der Erde passiert das nicht. Wissen Sie warum? Weil die Erde ein Magnetfeld hat. Das Magnetfeld der Erde schützt die Erde vor dieser kosmischen Strahlung. Der Mars hat kein Magnetfeld. Da liegen noch so ein paar Teile rum von so einer Restmagnetisierung. Ansonsten hat der Mars kein Magnetfeld. Das heißt, das, was von der Sonne da kommt, knallt gnadenlos auf die Marsoberfläche. Und vor 26 Jahren haben die Amerikaner die erste Sonde zum Mars geschickt, die Viking-Sonde. Und die haben dort sogar richtig Material chemisch untersucht, diese Sonden. Und was haben sie gefunden? Nichts. Es gibt überhaupt keine organischen Moleküle auf dieser Oberfläche. Warum? Ist klar, weil die kosmische Strahlung direkt auf diese Oberfläche durchdonnert. Das heißt, die Tatsache, dass wir mit Gammaspektroskopie nach Wasserindizien oder nach Indizien für Wasser auf der Marsoberfläche suchen müssen, bedeutet, dass jede Art von Siedlung auf dem Mars sich für uns eigentlich verbietet. Also die Frage, was sollen wir auf dem Mars, kann sicherlich an der Stelle nicht beantwortet werden mit einem positiven, ja, wir wollen natürlich dahin, weil wir da mal eines Tages leben wollen. Denn die Voraussetzung, die dieser Planet uns bietet, selbst dann, wenn wir ihn verändern würden, ja, wir würden ihm eine Atmosphäre geben können, Terraforming und so weiter, Kein Magnetfeld heißt, es ist außerordentlich gefährlich, auf seiner Oberfläche herumzulaufen, weil man ständig unter diesem zellzerstörenden kosmischen Strahlenschauer steckt. Merken Sie es. Also die neuesten Erkenntnisse der Astrophysik, dass es auf dem Mars große Mengen an Wasser gibt, weil man die mit einem Gammaspektrometer festgestellt hat, sagen ganz klar und deutlich, dass Leben auf dem Mars kaum möglich gewesen sein kann, denn dieser Planet stand immer und wird in Zukunft auch immer unter der kosmischen Strahlen, unter dem kosmischen Strahlenschauer stecken. Und zwar, da kann man nichts dran machen. Ja, was sollen wir jetzt auf dem Mars? So, und jetzt kommt der ganz persönliche Teil dieser Sendung. Sie werden sich vielleicht wundern, was jetzt kommt, aber wir müssen auf den Mars. Das ist eines der Projekte, die eine Menschheit im 21. Jahrhundert anpacken muss. Das ist erstmal die grundsätzliche Haltung von mir. Warum? Ganz einfach. Wir brauchen Ziele. Wir haben schon immer Ziele gebraucht. Menschen haben immer Ziele gebraucht. Und wir haben zum Beispiel in den 60er Jahren, die ganze Welt hat daran mitgefiebert, selbst diejenigen, die mit Weltraumfahrt überhaupt nichts zu tun haben wollten, konnten sich dem Bann nicht entziehen. In dem Moment, wo Menschen im Weltraum waren, wussten alle mehr oder weniger davon. Natürlich, ist klar. Weiß ich, das war die Sache mit dem Kalten Krieg, Wettrennen zwischen der UdSSR und der USA und so weiter und so weiter. Können wir alles mal vergessen. Im entscheidenden Moment, es gab einen Weltraumflug, der hat die Welt verändert. Nicht der Apollo 11, nee. Apollo 8, ja. Apollo 8, im Dezember 1968 flogen zum ersten Mal Menschen aus dem Schwerkraftfeld der Erde heraus und flogen zum Mond. Die drei haben damals zum ersten Mal den Mond umrundet und haben zum ersten Mal mit eigenen Augen die Erde als Ganzes gesehen. Und dieses Bild, die Erde als wunderschöner, paradiesischer Planet vor dieser, wie soll ich mich ausdrücken, damit es nicht zu pathetisch klingt, vor dieser tödlichen Leere des Weltalls, war meiner Ansicht nach ein Symbol für den Beginn der Bewegung. Freunde, wir müssen auf unserem Planeten aufpassen, der ist nämlich was ganz Wunderbares. Ein Symbol für ökologische Verantwortung für diesen Planeten. Und warum? Nur, weil Artgenossen von uns zum ersten Mal dieses wunderbare Boot, diesen blauen, herrlich blauen Wasserplaneten gesehen haben, vor einem ansonsten völlig schwarzen, tödlichen, leeren, kalten und gleichzeitig heißen Universum. Das heißt, die Weltraumfahrt, also für mich persönlich war die Landung auf dem Mond und alles, was damit zusammenhing, eine Erhöhung meiner Lebensqualität. Das habe ich erst in den letzten Wochen wirklich registriert. Weil ich damals, gut, ich war damals 9 Jahre alt, aber ich gehöre zu der Generation von Wissenschaftlern, die ganz stark dadurch motiviert wurden, dass man sowas gemacht hat. Dass man sich ein solches Ziel gesetzt hat, warum auch immer. Ich wusste ja damals nichts davon, dass die Amerikaner und die Russen sozusagen gehetzt sind, um sich da gegenseitig zu beweisen, wie toll sie sind. Sondern nur einfach, dass es gemacht worden ist, war für mich und meine Generation ein Vertrauensbeweis, dass in dieser Welt, in der ich lebe, große Dinge möglich sind. Also es hat was mit Vertrauen zu tun. Nun, heutzutage würde man dann zum Beispiel argumentieren, dass jede Art von Entdeckungsreise, die gemacht worden ist, natürlich auf lange Sicht automatisch auch Konsequenzen gehabt hat, die damals, als die Entdeckung gemacht worden ist, überhaupt nicht abzusehen war. Denken Sie nur an die ersten Weltumsegelungen oder die Entdeckung von anderen Kontinenten. Unsere Kultur, die abendländische Kultur, zeichnet sich dadurch aus, dass sie neugierig ist. Europa wurde nie entdeckt. Europa hat aber diesen ganzen Planeten entdeckt. Ja? Die Chinesen zum Beispiel hätten Europa entdecken können, sind mit ihren Schunken bis Saudi-Arabien gefahren und dann haben sie wieder umgedreht, sind nach Hause gefahren. Es gab mehrere Hochkulturen auf diesem Planeten, die nicht weiter gegangen sind als ihren unmittelbaren Raum, in dem sie gelebt haben. Ja? Jede Art von Großprojekt, von größerem Projekt, das neue Organisationsstrukturen verlangt hat, Finanzierungsquellen zu finden, die weit jenseits von dem waren, was man sich bis dahin hat vorstellen können, dass mehr und mehr Menschen in so ein Projekt mit eingebaut worden sind. Alles das gehört zu einem solchen Riesenprojekt dazu und vermittelt zum Beispiel denjenigen, die direkt daran beteiligt sind, aber auch denjenigen, die davon erfahren, natürlich etwas darüber, zu welchen Leistungen wir tatsächlich in der Lage sind. Das ist ja was völlig anderes, als ob man ständig von Verwaltungen, Juristen und Juristinnen oder Finanzministern gesagt kriegt, das geht nicht. Jeder Vorschlag, der gemacht wird, heißt, es geht nicht, können wir nicht bezahlen, dafür gibt es keine Regeln, dafür haben wir keine Organisationsstrukturen, nichts. Auf diese Art und Weise hätte es niemals auf diesem Planeten auch nur eine einzige Kathedrale gegeben. Es hätte keine Pyramiden gegeben, nichts. Sämtliche Kulturleistungen, von denen wir heute zum Beispiel in jedem Sommermonat, wenn wir irgendwo in Urlaub fahren, profitieren, um uns das anzuschauen und wir stehen voller Ehrfurcht vor diesen riesigen Gebäuden, die haben zu der Zeit, als sie gebaut worden sind, für die Leute letztlich wirtschaftlich überhaupt keinen Wert gehabt. Das waren Symbole. Und genau darauf kommt es an. Die Symbolwirkung eines großen Projektes, wie zum Beispiel dem Flug von Menschen zum Mars, würde ja weit über das hinausgehen, was die Dauer des Fluges betrifft. Zunächst einmal hätte man eine gewaltige Planungsphase, die damit verbunden wäre, dass man völlig neue Managementstrukturen entwickeln muss, um eine solche riesengroße Aufgabe zu bezwingen. Das würde bedeuten, dass man Menschen in redundanten Systemen, in sehr, sehr stark abgesicherten Systemen nur losschicken kann. Denn eine Reise zum Mars dauert lang und man wäre darauf angewiesen, dass diejenigen, die dahin fliegen, das völlig alleine machen. Da ist es eben nicht so wie bei Apollo 13. Oder bei einem Marsflug ist es nicht so, wie es bei Apollo 13 war. Die Astronauten damals, die konnten wenigstens noch Houston rufen. Houston, wir haben ein Problem, denn die Zeit, die Information, nämlich die Radiowellen brauchten, war nur eine Sekunde, denn der Abstand zwischen Erde und Mond ist ein bisschen mehr als eine Nichtsekunde. Ja? Aber wenn jemand zum Mars fliegt und ruft Houston an, wir haben ein Problem, dann dauert es 20 Minuten, bis das Signal in Houston ankommt. Das heißt, diejenigen, die da in dem Mars-Raumschiff säßen, die müssen völlig unabhängig sein. Wir brauchen also Systemeigenschaften, die weit über das hinausgehen, was wir momentan haben. Aber genau diese Anforderungen sind es, auf die es ankommt. Wir müssen neue Konzepte entwickeln, völlig neue Technologien entwickeln, um es einer Gruppe von uns zu gestatten, an einen anderen Kontinent in gewisser Weise heranzukommen, von dem wir momentan keine Ahnung haben, was es ist. Klar, man kann auch Roboter hinbringen. Haben wir ja schon gemacht, ja? Da ist der kleine Sojourner, ist da über die Oberfläche getuckert bis zu einem gewissen Punkt. Und die Viking-Sonden haben schon mal ein bisschen was gegraben. Aber diese Roboter sind kalte Maschinen. Die sind nicht in der Lage, eine spontane Entscheidung zu treffen, wenn irgendwas Interessantes passiert, weil sie sind fest programmiert und sind wirklich absolut nicht das, was wir Menschen als authentisches Erlebnis brauchen. Wir brauchen mehr. Wir brauchen die Erfahrung, dass welche von uns da gewesen sind, die uns auch hinterher in unserer Art und Weise, nämlich mit Sprache, erzählen können, wie es gewesen ist. Die uns davon erzählen, was sich in ihren Herzen abgespielt hat, als sie da waren. Ich will nochmal auf Apollo 13 kommen. Apollo 13 ist so ein Fall einer Beinahe-Katastrophe. Aber diese Beinahe-Katastrophe damals hat dazu geführt, dass zum ersten Mal Menschen auf diesem Planeten Erde an drei Menschen gedacht haben, und zwar völlig unabhängig davon, ob das Chinesen waren oder Russen, Südamerikaner, Afrikaner, alle haben gebippert, dass diese drei Jungs wieder zurückkommen. Es war völlig egal, dass es sich um drei Amerikaner handelt.